Grüß dich. Da ist er gut. Ja, reg dich nicht auf. Wenn sie da weitermachen, kostet zwei. Nee, wir wollten mit dir reden. Ach so. Grüß dich. Aber musst machen zu Ende, das alte überhaupt nicht. Zahlen sonst auch. Wir zahlen gerne, aber wir wollten eigentlich, du weißt doch, wir nehmen doch immer Harrys Hafenbazar so als Beispiel für Gentrification, für Gentrifizierung hier, ne? Weil ihr ja umgezogen seid und es wäre total schön, wenn du, ich weiß das immer nicht mehr, wann seid ihr das erste Mal aus diesem Kachelhaus umgezogen? 96, ne? Und das war doch, wie viel Quadratmeter hattet ihr da? 650 zuletzt. Zuletzt, im Kachelhaus noch, oder? Ja. Aha. Also Kellerräume. Ne? Ja, und oben war doch aber auch was mit so einem Albatros und so im Hinterhaus. Erinnere ich das ja, falsch? Das erinnerst du richtig, aber das war weit vorher. Das hat der Bäcker uns ja weggekündigt. Ja, davon rede ich. Ja. Was war es denn vorher? Da waren es doch 1000. Ja, über. Über 1000 Quadratmeter, ja, ne? 2000 halt, ja. Genau, das ist ein Hinterhäuser, war das doch? Da war der Albatros. Ja, aber da ist ja der Bäcker reingegangen, Erotikmuseum. Genau. Und der hat uns das ja weggekündigt. Und dann habt ihr doch so eine Aktion gemacht damals, das war doch mit dem Astra-Preu. Die haben dir doch alle geholfen. Ja, die haben geholfen, genau. Ja. Aber das, diese alten Räume, erst die Hälfte der Räume weg, doppelte Miete und 96 dann alles gekündigt. Alles, ne? Beziehungsweise diese Mieterhöhung, die nicht zu zahlen war. Ja. Das war 96. Das war 96. Ja. Und dann bist du doch in die Freiheit, oder? Ja, dann erstmal 100 Meter weiter hoch. Genau, erstmal hoch, ne? Ja, so in die, welche Nummer war es? 81, glaube ich. Ziemlich vorne. Ja, genau. Und da war ich ja ein paar Jahre und dann hieß es angeblich, wollte der Vermieter sanieren. Erst das Hinterhaus, also wir sollten ja da bleiben, erst Hinterhaus fertig machen und dann wieder nach vorne. Aber da wir nicht so viel Miete zahlen konnten, hat er gesagt, nee, das geht alles so nicht, wir müssen erstmal ganz raus und somit hat er uns rausgekickt. Ne? Und dann hatte sie es in der Freiheit und nur so ein Schaufenster da in der Davidstraße oder ganz kleines Stück mit dem St. Pauli Museum von Zinn zusammen, oder? Ja, aber das hat er so mit den Hafenbazaren nichts zu tun. Das war eine reine Werbesache, probiert, ob das so funktioniert, ob uns die Kunden so besser finden. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und wann bist du dann hier rein? 2002, glaube ich. Oh je, so lange weg. Ja. Sechs Jahre Odyssee. Und wie war das? Mit dem Kunden fürchterlich, oder? Ja, musste ich ja erstmal wieder durchstarten. Ne? Ja. Leute mussten mich finden und so weiter. Gott sei Dank gibt es das Internet. Dadurch, das hat mir sehr geholfen. Und wann ist Harry denn nochmal gestorben? Der ist 2000 gestorben. 2000, also bevor er dann hier rein Ja, das kennt er gar nicht mehr. Das war aber auch fürchterlich, die Odyssee für ihn, oder? Ja, also er ist ja bald draufgegangen, kann man so sagen. Ja. Er ist dran gestorben. An gebrochen. Der Geschichte. Ja. Also 96, wo wir aus den alten Räumen raus sind, da waren wir ja über 40 Jahre drin, hat er gesagt, wenn mein Lebenswerk kaputt gemacht wird, ist Feierabend, dann mache ich nicht weiter. Und dann stand ich vor der Aufgabe, was machen, lässt du das jetzt als Bach runtergehen oder versuchst du das irgendwie, das am Leben zu erhalten, und das habe ich halt versucht. Gut, hast du es versucht. Ich muss euch noch erzählen, weil wir haben ja direkt daneben gewohnt. Ne? Und da konnte man vom Balkon aus immer gucken. Und es lief dann immer so, morgens kamen dann so Autos gefahren, ne? Oder ein Auto mit afrikanischen Leuten, ne? Also Seeleuten, die Ware mitgebracht hatten. Und uns hat man erzählt, in Dresden, dass Harry immer den Ruf hatte, man kriegt da immer Geld, der nimmt immer alles an. Ne? Genau. Das hat man mir in Dresden erzählt, wohlgemerkt. Mach ruhig, wenn du. Ja. Ne? Machen wir gleich weiter. Und dann war das so, dann fuhr das Auto vor und dann haben die alles ausgepackt, so Decken auf dem Gehsteig. Und dann war die ganze Ware ausgebettet, ne? Und das ging den ganzen Tag. Harry hatte so einen großen Hund und dann liefen die da immer längs, ne? So, und haben verhandelt. Das sah man von oben, ne? Also immer die Verkäufer und Harry als Verkäufer. Und das ging den ganzen Tag wieder rein in den Laden, wieder raus, immer so längs und verhandelt. Es war ein total schöner Anblick so von oben vom Balkon, ne? So die ganzen Masken oder was es jeweils war, so ausgebreitet, ne? Figuren, Schnitzereien. Und dann abends, bevor der Laden zugemacht hat, hat er immer alles gekauft. Das ging dann ganz flott. Er wurde schnell reingeräumt und dann war gut. So. Also, und den Ruf hatte der halt, ne? Dass wenn ein Seemann oder, ne, Geld braucht, kann er zu Harry gehen, der nimmt das immer. Am Ende dann. Ich auch. Ja. Aber gerade war er schon. Eben. Wir nehmen nur ein bisschen Ton auf. Sie machen, was so, Sie eh machen wollen. Ja, ich dachte, wir gehören hier zur Reiseveranstaltung. Überhaupt nicht. Innerstädtische Reise. Innerstädtische Reise, ja. Innerstadtreise. Und dein Bruder, ne? Der hat doch in der Hafenstraße gewohnt, der Harry. Harald. Ne? Harald. Ja. Der hieß, aber da haben einige Harry gesagt, genau. Ja, wir haben immer Harry gesagt. Ja. Der war Punk, ne? Das war ein Punk, kann genau. Man so sagen. Ja, kann man so sagen. Der saß immer im Otto. Ja, richtig. Warst du denn da auch manchmal? Selten. Selten, ne? Das ist nicht so mein Ding gewesen. Nicht deine Welt? Nee, nicht Punk. Nicht Punk. Und warst du mal im Konzert im Störtebeker? So? Ja. Da war Harry ja immer, ne? Ja, ja. Das ist nicht so meine Musik. Nicht, der hatte ja das gut raus. Also wenn Touristen kamen, ne, dann hat er immer gesagt, wenn ihr mir ein Bier gebt, erzähle ich euch was. Mhm. Das weißt du, ne? Ja, war sehr ja. geschäftstüchtig. Ja, und dann ja. saß er da immer im Otto ja. und hat schwer erzählt und hatte sein Bier. Das ja, war ja. ziemlich schlau. Ja. Ne? Ja, dem haben sie doch auch mal dann das ganze Zimmer geräumt, ne? Ja, da, wo genau. alles aus den Fenstern flog, ja, ja, ne? Genau, bei einer Räumung, ne? Das, dem ist, wie das flog aus dem Fenster? Die haben die ganzen... Ja, alles ne? raus. Möbel. Wollten räumen oder haben geräumt. Und dann die ganz Privatsachen, die wurden alle rausgeschmissen von den aus Leuten. Aus dem Fenster. Ja. So was gibt es noch? Das ja. gab's und ja. das war eigentlich der Punkt, wo die Hafenstraßensache so umgekippt ist, muss man sagen, weil da wirklich, also auch die Bürger in der Stadt gesagt haben, so kann man Leute nicht behandeln. Nee, also nee. Das war so, und das war überall in der Presse. Du sagst immer die Polizei, die dann Schränke aus dem Fenster schmeißt. Alles unten zersplittert, so sah es da ja, aus. Ja. Und hinterher wurde das alles katalogisiert, welche Katze mit Tränengas besprüht worden war, welche Pflanzen, was, die hatten da so viel Fiesigkeiten ja. irgendwie unternommen bei der Räumung. Das war richtig Schikane. Krass, ja. Mhm. Sanitäre Anlagen, so alles kaputt gemacht. Katastrophal. Ja. Ja, das haben sie jetzt im Gängeviertel auch schon gut hinbekommen, ne? Das erste, nachdem die raus sind da aus der Druckerei und Fabrik, haben alle Wasser, Strom, alles abgerissen. Schon mal für alle Fälle. Ja, ist schon weg alles. Ah. Geht gerade so weiter. Dann, also so, also point nicht of so no grob, return. Aber ja. Ach so, mhm. ja, dass man da auf keinen Fall mehr mhm. genau. Klo. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aha. Ja, ich habe es gelesen auf deren Twitter-Kanal vom Gängeviertel. Mhm. Fand ich auch echt hart. Mhm. So gleich nicht mal schön. Vollendete Tatsachen. Ne? Mhm. Ist richtig mies. Ja. Ja. Aber sag nochmal, du hast doch in der Antonistraße gewohnt, mhm. ne? Ja, da bin ich jetzt raus. Und da bist du raus, mhm. ne? Weil da Eigentumswohnungen sind, die ganze Eigentumswohnungen, ne? Und ja, und ist unerträglich am Wochenende. Mhm. Und jetzt wohnst du hier im B&Q, ja, ne? Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Und auch Mieterhöhung dermaßen, ne? Mhm. Weil die ganz, also und drumherum ist all das Eigentum schon, ne? Ja. Außer in diesem einen Haus, ne? Ich glaube nebenan, die Nummer 3 ist glaube ich noch nicht eigentlich. Ah ja, ah ja. Aber aha. sonst. Ist verändert, ne? Ja. Das ganze Klima, ja, ja, oder? Ja, ja. Mhm. Ja. Und hier ist es aber okay. Hier ist okay. Ne? Ja. Und hast keinen weiten Weg. Eben. Hast ich werde ja auch mal älter, ne? Er geht ja, ja noch. Ne? Noch, ja. Aber 10 Jahre später, wer weiß. Ja, ja, klar. Wie fit ich da noch bin. Ja, ja. Und deine Tochter? Die ja, war ja so. Immer bei Pulp Fiction ja. dabei, ja, ne? Ja, ja. Von Anfang an. Ja. Ne? Ja, aber die ist ja jetzt schon 17. Ja, schick sie dir jetzt aus. Junge Frau, ja, ne? genau. Mein lieber Schwan. Ja, wenn du die alle so als pummelige ja, kleine Mädchen kennst, so, ja. ne, war sie ja eine Weile. Na? Ja, nö, hat sich gut zurechtgewachsen. Ja, finde ich auch. Ich erkenne sie immer gar nicht mehr. Die war auch mit zur Documenta, mit Pulp Fiction. Ja. Die ist mit dem Bus, St. Pauli-Bus mitgefahren, ne? Das war super. Ja. Kamen sie ganz spät in der Nacht zurück, ne? Ja, ja. Wo war das? Kassel, glaube ich, ne? Ja, in Kassel, genau. Du konntest da nicht mit, ne? Wegen Laden, ja, ne? Ja, genau. Bei mhm. welcher Documenta war das? 11. Documenta 11. 2002. Genau, okay. genau, ja. Und da kamen die Kinder mit. Und nachher war sie geil. hat sie die Ausstellung an der Rewebahn mit betreut und bei unserem Kongress die Kopfhörer mit ausgegeben. So, ne? War immer schwer dabei. Mhm. Ne? Und was macht sie jetzt? Geht weiter zur Schule. Fachhochschule jetzt. Ach toll. Ja. Ja. Ganz gut geworden, ja. Alles. Ja. Ja, also aber vom Umriss von weitem, von den Booten sah der ziemlich echt aus. Und zwar war das so eine Wiese, die so in das Wasser der Lagune übergeht, als ob er da eigentlich an einer Wasserstelle steht. Boah, das ist ja super gestellt. Da ist noch so ein Vogel. Da ist der noch. Da ist noch eine Geruchsaufnahme. Das ist ein ausgestopfter großer Vogel. So war mein ganzer Raum voll. Mit einem Albatros in der Mitte. Das ist ja jetzt ein Schwan. Das ist ein Schwan, oder sowas, genau. Ne? Aber da war ein Albatros. Ne? Ganz mit weiten Schwingen. In dem Haus, das jetzt abgerissen wird. Da. Also wenn es so kommt. Man hat noch ein Quartier, also was sie da planen. Da hingen lauter ein Stockwerk lang nur so Vögel. Das war irre. Auch ein bisschen gruselig, ich natürlich, sagen, aber auch irre. Du kommst fast so rein, ne? Bist auf nichts gefasst. Und dann hängt da so ein Albatros mit so wahnsinnig weiten Spannen und so. Das wäre doch der richtige Ort für den Vater von. Hier war ein fauler Schnitzer zu werden. Ich kann keine Köpfe, ich mache einen Taucher. Hier kann man sich richtig verlaufen. Ja, ist gut, ne? Ja, für die Orientierung. Das finde ich ist irgendwie auch das, also ich meine, das wäre nochmal doppelt dreimal so groß, viermal so groß. Ich meine, 1000 Quadratmeter ist ja unglaublich viel gewesen. Und das ist für mich auch sowas, wo so eine, da macht jemand eine urbane Erfindung. Ne? Also aus Kellerräumen wird was ein total unglaublich intensiver Ort ist. Und das ist so, finde ich auch für mich nochmal so auf so einer Ebene, wenn man sich so vorstellt, Recht auf Stadt und die Stadt ist unsere Fabrik und die Kreativen haben da drin eine Rolle. Das ist eine ganz andere, das ist für mich tausendmal anschaulicher bei Harry Rosenbergs Erfindung da in so einem aus so einem Keller, den kein Mensch mehr benutzen kann eigentlich oder wo du kaum was machen könntest, sowas zu machen. Ja, irgendwie, das ist, dass das nicht was ist, was jetzt irgendwie so ein Berufsbild Computerarbeiter ist oder so, sondern das ist es ja gerade bei den Kreativen, die darunter angesprochen werden, ist ja auch immer nur so eine kleine Gruppe, die profitorientiert zu arbeiten hat und nach Möglichkeit ein gewisses Image oder Atmosphäre innerhalb einer Stadt oder eines Stadtteils zu sorgen hat. Aber es ist ja irgendwie ein scheinheiliger Begriff, immer diesen Anruf an alle Kultur- und Kreativtreiber. Ja, genau. Und wenn man sich so überlegt, war das, ne, wenn man vom Image von St. Pauli redet, wenn dafür mal irgendwas richtig eine Bedeutung gehabt hat, neben dem Rotlicht, dann war das dieser Laden. Das ist so bitter, dass das sozusagen jetzt so mit, jetzt werden, weiß nicht, in den Hafenerlebnispark werden 30 Millionen Euro reingepumpt oder mehr, ja, und in ein Tammuseum wird so viel reingepumpt und das hier war viel effektiver eigentlich. Und diese Geschichte, da macht jemand eine Erfindung, wird am Ende rausgeklagt. 10 Jahre später kommt die Stadt auf die Idee, ja, Maritimität, ja, das müssen wir jetzt als Image verkaufen. So, da finde ich. Ja, vor allen Dingen interessant ist ja auch, die Sachen sind echt hier. Mhm. Und auch, wie Margit das eben erzählte, dieser Prozess, wie er das eingekauft hat, ist echt. Ja? Und in dem TAM-Museum ist es halt so, da werden Kulissen gebaut. Mhm. Ja, mein Bruder, der war da mal irgendwie in so einer Ausschreibung, hat er sich beteiligt. Da sollte so ein Fregattendeck aus dem 18. Jahrhundert nachgebaut werden. Und er hat sich total viel Mühe gegeben. Der ist irgendwie durch Schleswig-Holstein gefahren, hat irgendwie versucht, alte Schiffshölzer zu finden, weil er gesagt hat, na wenn schon, Kulisse, dann sollte sie wenigstens vom Material her richtig sein. Hat er aber nicht bekommen. Mhm. Und hat sich nachher fürchterlich aufgeregt, dass er, das andere war einfach nur wie Pappmaché angemalt. So Filmkulisse von der Qualität. Mhm. Aber die Materialität war gar nicht da. Mhm. Ne? Und das wird dann als authentisches Erlebnis vermarktet. Ja, genau. Das ist eigentlich interessant. Also auch fällt mir jetzt mal so auf, wenn man das hier mit kontrastiert, wie das hier aussieht. Ne? Das ist ja nicht irgendwie Pappfigürchen, die auf Buddha gemacht sind, sondern das sind Buddha-Figuren. Mhm. Aber in den Kellern muss ich noch gerade dran denken, weil ich das mal bei so einem Rundgang vor Jahren gehört habe, dass ja da zwischen Schmuckstraße und Reeperbahn, das war ja so ein richtiges Keller-Chinatown, ne? Mhm. Was eigentlich für ein Verlust, also wenn es da noch geben würde, wenn sich das weiterentwickelt hätte, ne? Mhm. Weiß gar nicht, ob diese Keller zugänglich sind, oder? Sind die alle zerstört worden? Die Häuser sind ja noch alt. Das weiß niemand genau, glaube ich. Es wird da von so einem System gesprochen, das es noch gibt, aber es war schon, war, glaube ich, niemand drin. Also hört man dauernd, dass es auch ganz gefährlich ist, also zum Beispiel eine Tiefgarage zu bauen oder so, was sie jetzt ja im B&Q vorhaben. Ne? So, ja, ja. Weil da halt so ein System ist, da kann sehr viel zusammenkrachen halt. Ne? Mhm. Aber hier in der Bernhard-Nordstraße sollen eben vor allem Wäschereien gewesen sein, ne? Von Chinesen und eine Kohlenhandlung. Ne? So. Oh, ja. Und diese Opiumgeschichten waren halt im Vergnügungsviertel mehr drüben. Das war Schmuckstraße und auch Freiheit. Ne? Mhm. Die ganzen Vergnügungssachen haben den Chinesen gehört. So. Und da gibt es keine Pläne von? Ich habe mal recherchiert dazu. Ich war sogar im Architekturmuseum und so und habe alte Guccio-Pläne da entdeckt. Ne? Also dieser Nazi-Architekt, aber das nicht. Aber vielleicht gibt es was. Also, wäre schon spannend. Ne? Ja, aber das wäre richtig spannend. Sollte man mal wirklich dran planen. Ne? Ja, vor allem auf Spurensuche zu gehen, auch zu gucken, wie hat dieses Haus über die Jahrhunderte hinweg gelebt, also wer hat da drin gelebt und wie hat sich das dann letzten Endes verändert, wenn man so eine Dokumentation hätte. Also zur Spuckstraße gibt es was. Da gibt es auch von, da haben welche gedreht, ich weiß nicht wann, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, mit den Frauen, die mit den Chinesen verheiratet waren. Ein Film mit diesen Frauen. Den musste ich mal wieder auftreiben, den hatte ich mal. Hatten aber nicht mehr. Also das war sehr interessant. Die konnten halt viel erzählen. Und wo ich dann für einen Film eben recherchiert habe, da haben die ganzen Chinesen, die nicht drüber reden wollen. Die reden nicht drüber. Ne? Also ich habe dann eine gefunden und das ist am Hamburger Berg. Da ist noch das Hotel Hongkong. Mhm. Ja. Da sitzt die Enkelin. Aber damals konnte ich noch mit der Tochter reden. Und deren Vater war ja im KZ eben. Als Spion sind die ja alle verhaftet worden in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Kamen alle nach Santa Fu eben. Ne? War ja KZ damals. Und als sie dann entlassen wurden, haben sie gesagt, ja, alles wunderbar und so. Und wollten alle nicht drüber sprechen. Also es haben alle gesagt. Und nur diese Tochter hat die Bilder von ihrem Vater da aufgehängt und dazu und die Entlassungsurkunde und so. Das war das einzige. Und in der Schmuckstraße hat zu dieser Zeit noch ein Chinese im Keller gewohnt, ein sehr alter Mann. War auch, also an der Klingel auch diese Schriftzeichen. Und der hat aber nicht mit einem gesprochen. Ne? Also der ging kaum raus, nur zum Einkaufen und saß dann da im Keller. Also so. Und der ist jetzt aber auch tot. Also, und die ganzen Nachfahren reden nicht drüber. So. Tja, schade. Ja. Ja. Ich bin ja noch nie gewesen. Also, ja. Thank you. So was Bestimmtes. Wo kommen eigentlich diese Finger her? Dieser ganze Korb mit den Fingern. Da sind Schrauben dran, die kannst du irgendwo reinschrauben. Das ist echt lustig. Ich habe gedacht, ein paar sind auch wie Schlüsselanhänger, weil ich meine, die mit den Schrauben ja wohl kaum. Die kann man als wahrscheinlich als Haken in die Wand, in so ein Brett schrauben. Ach so. Und dann als Kleiderhaken. Ja. Vielen Dank, ne? Danke. Tschüss. Ciao. Ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Ich komm vorbei. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.